بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wir machen weiter mit der Vortragsreihe über eine Reise ins Jenseits und behandeln das Thema einige Taten, die ins Höllenfeuer führen. Und auch einige Punkte von Al-Jannah. Und diejenigen, die für immer in die Hölle kommen, sind die Kuffar und die Munafiqin, die Ungläubigen und die Euchler. Allah sagt in Surah 2, Vers 39, diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Und jetzt stellt man sich die Frage vielleicht, warum für immer in die Hölle, wenn sie zum Beispiel nur 60 oder 70 Jahre gesündigt haben? Weil ihre Absicht war, wenn sie immer leben würden, wären sie immer Kuffar. Aber die Leute, die so als Kuffar sterben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie ewig leben lassen würde, würden sie auch ewig in der Dunya Kuffar bleiben. Deswegen sind sie dann für immer in der Hölle. Die Heuchler bekommen die schlimmste Strafe. Allah sagt in Surah 4, Vers 145. Gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Höllenfeuers befinden und du wirst für sie keinen Helfer finden. Der Schaden der Heuchler für die Umma ist schlimmer wie die Kuffar. Weil den Käfer erkennst du als einen Käfer, als einen Feind des Islams. Aber den Heuchler, er sieht aus wie du, er redet wie du, er betet wie du. Du erkennst ihn nicht als einen Käfer. Aber er zerstört den oder versucht den Islam von innen zu zerstören. Und das hatten wir schon seit Anfang des Islams, dieses Problem. Taib, wir fangen mit dem ersten Grund an, was ins Höllenfeuer führen kann. Und das ist fehlgeleitete Sekte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle außer einer. Ibn Majah, Nummer 3982. Aber sagt auch nicht, dass sie für immer in der Hölle sind. Er sagt, dass 23 Gruppen aus meiner Umma, sagte, sind in der Hölle außer einer. Das zweite ist ein ungerechter Richter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in Tirmidhi, es gibt drei Arten von Richtern. Zwei davon sind im Höllenfeuer und einer ist in Jannah. Was jener zwei angeht, ist ein Richter, der richtet und weiß, dass es falsch ist, für einen Dunya-Grund. Und dann richtet er ja falsch, er ist im Feuer. Zweiter Richter, der unwissend ist und den Leuten damit schadet, ist auch im Feuer. Und der dritte, der weiß, Wissen hat und es richtig umsetzt, ist in Jannah. Drittens, das Erfinden von Ahadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Bukhari und Muslim, wer über mich eine Lüge erzählt, oder wer über mich lügt, wird seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Also wenn jemand einen Hadith über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erfindet, hat er diese Sünde auf sich. Wenn jemand solch einen Hadith überliefert, ist es auch Sünde, aber nicht so wie das Erfinden. Nein. Viertens, Arroganz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, dieser Hadith ist ein Muslim, derjenige wird das Paradies nicht betreten, der ein Stäubchen Arroganz hat. Ein Mann hörte dies und sagte, einem Mann gefällt schöne Kleidung und Schuhe. Und dann sagte Rasulullah, Allah ist schön und liebt die Schönheit. Al-Kibr ist die Wahrheit abzulehnen und auf die Leute herabzusehen. Und was heißt Wahrheit ablehnen? Ja, die Wahrheit wird dir gezeigt und du lehnst sie aus Hochmut ab. Und das ist auch ein Grund der Zerstörung, wie zum Beispiel von Iblis. Iblis wurde zerstört wegen seiner Hochmut. Weil er sagte, Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ihn hast du aus Feuer erschaffen, aber mich hast du aus. Nee, mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Lehm erschaffen. Und er wurde hochmütig und wurde wegen seinem Kibbel zerstört. Taib. Fünftens ist Mord. Allah sagt Surah 4, Vers 93. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig daran zu bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. Was ist, wenn man einen Kafir tötet, der einen Vertrag hat? Rasulullah s.a.w. sagte, wer einen tötet, man qatala mu'ahadan, wer einen tötet, der unter Vertrag steht, wird das Paradies nicht riechen. Das töten ohne Recht, ja. Sechstens, Ar-Riba, Zinsen. Im Hadith, wo Rasulullah die sieben größten Sünden erwähnt, ist Ar-Riba auch dabei. Und Allah sagt in Surah 3, Vers 130, O, die ihr glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt, sondern fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und in Surah 2, Vers 278 bis 279, O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinen Gesandten ansagen. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu. So tut weder ihr Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt zu Surah 2, Vers 279, dass derjenige, also Allah sagt ja, dass er dem Riba, Nehmer oder Geber, erklärt er den Krieg, also den Zinsverschlinger, erklärt er den Krieg. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Krieg nur zwei Personen erklärt. Erstens derjenige, der einen Wali von Allah anfeindet, und dieser Hadith ist in Bukhari, wo Allah sagt im Hadith Qudsi, wer einen meiner Gefolgsleute, der Awliya, anfeindet, dem erkläre ich den Krieg. Und der andere Mal ist in Surah 2, Vers 279, wo er sagt, lasst euch Krieg von Allah und seinen Gesandten erklären. Oder ansagen, ja, ne? Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagt zu dieser Ayah, dass diese Person, der Riba-Verschlinger, Yawm al-Qiyamah, wie jemand auferstehen wird, den der Shaitan geschlagen hat. Also er wird so auferstehen, er wird so komische Bewegungen machen. Und die Engel werden ihm Waffen geben und sagen, dass er damit gegen Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten kämpfen soll. Taib. Siebtens, nehmen, was dir nicht gehört. Allah sagt in Surah 4, Vers 29 bis 30, O, die ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Es sei denn, dass es sich um einen Handel im gegenseitigen Einvernehmen handelt und tötet euch nicht selbst. Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Und wer dies im feindseligen Vorgehen und ungerechter Weise tut, dem werden wir einem Feuer aussetzen. Und dies ist Allah ein leichtes. Achtens ist Stützen bei den Ungerechten. Allah sagt in Surah 11, Vers 119. Und sucht nicht eine Stütze bei denen, die Unrecht tun, sonst berührt euch das Höllenfeuer. Bezieht auch jene ein, die auf Sünden beharren. Jene, sei kein Security, sei kein Wachmann für die Tarut, für die Tawarit-Regime und so weiter. Jene. Taib. Neuntens, zwei Gruppen des Höllenfeuers, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noch nicht sah. Erstens, Männer aus der Umma, die Peitschen wie Kuhschwänze haben, und das ist aufgetreten, dieses ist schon aufgetreten, schon vor ein paar hundert Jahren. Und das zweite, das sehen wir heutzutage sehr oft, leider, weil ja'udhu billah, und das sind die nackten Bekleideten. Das heißt, diejenigen, die Kleidung tragen, aber trotzdem nackt sind. Warum? Weil Aura ist auch, dass man die Enge der Kleidung vermeidet, dass man keine engen Kleider trägt. Wenn jemand zum Beispiel Ein Mann sogar, ein Mann, der ein enges Oberteil trägt, das zählt auch nicht als Aura bedeckt. Oder eine Frau, die die enge Sachen trägt und so weiter. Und diese Hadithe sind Muslim. Also die zwei Gruppen, die Rasulullah mir erwähnt, die er nicht gesehen hat, die haben wir aber gesehen. Also die nackten Bekleideten und die anderen hat, glaube ich, zu Imam Nawawi rahimahullah seiner Zeit gesehen. Das habe ich im Vortrag wo ich über die Kleinzeichen geredet habe, erwähnt. Taib. Zehntens, Brutalität gegenüber den Tieren. Rasulullah sagt, eine Frau wird wegen ihrer Katze bestraft. Sie hatte eine Katze und sie hat sie weder gefüttert noch getränkt noch was anderes. Und sie hat sie eingesperrt, sodass sie weder jagen konnte für sich selber. Und ist deswegen daraufhin verstorben und Allah subhanahu ta'ala bestraft sie deswegen. Und dieser Hadith ist in Bukhari. Und umgekehrt, Rasulullah berichtet, dass Allah subhanahu ta'ala einer prostituierten Frau vergeben hat wegen einem Hund. Sie gingen in der Wüste oder so war das, glaube ich. Und dann war sie durstig und sie stieg in einen Brunnen und trank Wasser daraus. Und da war ein Hund und da hat sie ihn gesehen, hat sie Mitleid gehabt, und dann hat ihr Schuh mit Wasser gefüllt und dann hat sie es dem Hund zu trinken gegeben und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr vergeben. Dieser Hadith gibt es einmal für eine Frau und einmal für einen Mann. Wallahu a'lam. Elftens, religiöses Wissen für Dunya-Gründe. Rasulullah sagt in Ibn Majah, wer Wissen erlernt, welches für Allahs Wohlgefallen genutzt wird, aber für Dunya-Zwecke angestrebt wird, wird das Paradies nicht riechen. Ja, er lernt ohne Ikhlas sozusagen. Taib. Zwölftens, As-Sidr, also Lotusbaum, abzuschneiden. Rasulullah sagt, wer As-Sidr abschneidet, wird Allah in die Hölle werfen. Auf seinem Kopf. Das ist überliefert in Abu Dawud. Abu Dawud wurde nach dem Grund gefragt. Er sagte, wer einen Zederbaum abschneidet, der genutzt wird von den Reisenden als Schatten, von den Tieren zum Essen und du schneidest es grundlos ab, wirst du zur Hölle geschmissen. Das heißt nicht, dass es generell verboten ist, sondern gerne das Verschwenden davon. Und speziell in Wüstengebieten und so weiter musst du lange reisen, um einen Baum zu finden. Du siehst lange Zeit keinen Baum und dann schneidest du diesen Baum ab, dann muss ein Tier wegen dir eine weite, lange Reise auf sich nehmen, um Nahrung zu bekommen. Toll. Zwölftens ist Selbstmord. Ne, Verzeihung, 13. Selbstmord. Rasulullah sagte, und dieser Hadith ist in Bukhari, wer sich von einem Berg wirft, um sich selber zu töten, ist im Höllenfeuer. Und schmeißt sich von einem Berg für die Ewigkeit herunter. Und wer Gift trinkt, der wird bis zum für immer gerne Gift trinken. Und wer sich mit einem Messer selber im Bauch getötet hat, der wird sich immer mit dem Messer im Bauch abstechen. Jetzt fragt man sich, warum es hier für immer erwähnt? Obwohl es kein Kufr Ekbar ist, also kein großer Kufr ist. Warum? Weil es bedeutet für lange, lange Zeit. Jetzt reden wir inshallah über Al-Jannah. Wer ist die erste Person, die die Tore des Paradieses erreichen wird? Rasulullah sagte, Muslim, ich werde die größte Anhängerschaft Yawm al-Qiyamah haben von allen Anbiya Allahs und ich werde die erste Person sein, die an den Toren des Paradieses klopfen wird. Also ist Muhammad s.a.w. der Erste, während noch andere beim Hisab sogar sind, bei der Abrechnung. Und Rasulullah sagt dem Muslim, am Tage der Auferstehung werde ich zu den Toren des Paradieses gehen und werde an den Toren klopfen. Der Wächter wird fragen, wer bist du? Ich werde sagen, ich bin Mohammed. Allah befahl mir, und dann sagt der Wächter, Allah befahl mir, diese Tore niemanden zu opfern vor dir. Also ist der Erste, Mohammed Sallallahu, dann die Anbiya Allahs, also Anbiya sind 124.000 und danach je nach der Rangstufe oder na. Also wer wird die erste Person nach dem Anbiya sein, die das Paradies betreten wird? Im Sahih Abu Dawud steht über Abu Huraira, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jibril hielt meine Hand und nahm mich ins Paradies und er zeigte mir das Tor, durch welches meine Umma gehen wird, und sagte mir, das ist das Tor, durch welches seine Umma das Paradies betreten wird. Abu Bakr sagte: Ja, Rasulullah, ich wünschte, ich wäre mit dir, um das gesehen zu haben. Rasulullah sagte: O Abu Bakr, du wirst der Erste sein, der das Paradies betritt aus meiner Umma. Ja, woher wissen wir, dass er der Erste nach den Anbiya sein wird? Weil es gab ja auch andere Umma, weil aus anderen Ahadith. Rasulullah sagte: Der Beste der Menschheit nach den Anbiya ist Abu Bakr. Und Rasulullah sagte in Musnad Imam Ahmed: Allah gab mir 70.000 von meiner Umma, die das Paradies betreten werden, ohne Abrechnung. Was sind die Eigenschaften dieser? Rasulullah sagte, sie haben Tawakkul, eine starke. Sie gehen ins Paradies lange vor den anderen, weil diese noch mit der Abrechnung beschäftigt sind. Und Rasulullah war sehr froh über die 70.000, aber er möchte immer das Beste für die Umma, also bat er um mehr. Was bekam er also? Im Musnad Imam Ahmed, Rasulullah sagte: Mir werden 70.000 gegeben, ohne Abrechnung. Ich bat um mehr und bekam für jeden nochmal 70.000 dazu. Also, ich habe das zusammengerechnet. Das sind wohl allem 4,9 Milliarden, falls ich mich nicht verzählt habe. Und Allah gab ihm noch drei Handvoll dazu, die mit ihnen eintreten. Also, wir haben gesagt, der erste ist Mohammed Sallallahu, dann die Anbiya, dann Abu Bakr, dann die 70.000 und dann die nächsten 70.000 pro Person und dann die drei Handvoll. Die nächste Gruppe im Sahih Muslim heißt es über Abdullah ibn Amr, dass er von drei anderen Gefährten besucht wurde und sie sagten ihm: O Abdullah, wir sind erledigt oder gebrochen. Wir haben nichts zu essen, kein Transport, eine Reittiere, also hilf uns. Abdullah sagte: Ihr habt einige Möglichkeiten. Wenn ihr wollt, könnt ihr zu mir zurückkommen und ich werde euch geben, was Allah leicht macht. Und wenn ihr wollt, kann ich zum Sultan, also zum Emir, gehen und ihn bitten, euch zu helfen. Oder ihr könnt geduldig ausharren, denn ich hörte den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam sagen, dass die erste Gruppe, die das Paradies betreten werden, die armen Muhajirin sind und die Reichen. Und die Reichen, beziehungsweise die armen Muhajirin sind und die Reichen folgen ihnen nach 40 Jahren. Und dann entschlossen sie sich dann in Geduld auszuharren und baten um nichts. Warum 40 Jahre? Der Hadith in Al-Hakim: Die armen Muhajirin werden zu den Toren Jannas kommen und die Wächter werden merken, dass sie früh sind, dass sie zu früh da sind. Also fragen die Wächter sie: Was ist passiert? Seid ihr schon durch die Abrechnung? Sie werden antworten: Abrechnung für uns? Wir besaßen nichts zum Abrechnen. Wir trugen das Schwert, also wir trugen die Schwerter auf unseren Schultern und starben für das Wohlgefallen Allahs. Ja, was auffällt, ist die Befragung wegen dem Besitz, wie wir sehen. Kann es sein, ein Armer ist vor einem Reichen da, aber der Arme hat eine niedrigere Stufe und der Reiche hat eine höhere? Na, ob reich oder arm, hat nichts mit der Stufe in Jannah zu tun, sozusagen. Ja, der Arme kommt vielleicht früher ins Paradies, aber das heißt nicht, dass er eine höhere Stufe hat wie der Reiche. Rasulullah sallallahu sagt, Sahih Muslim: Wir sind die Letzten, aber am Tage der Auferstehung die Ersten und die Ersten, die das Paradies betreten werden. Und jetzt reden wir schon über die Tore des Paradieses. In Sura 38, Vers 50, die Gärten Eden, deren Tore ihnen geöffnet stehen. Und Sura 39, Vers 73. Und in den Paradiesgarten geführt werden diejenigen, die ihren Herrn fürchteten, in Scharen. Wenn sie dann dort ankommen und seine Tore geöffnet werden und seine Wärter zu ihnen sagen, Friede sei auf euch, gut wart ihr, so betretet ihn, ewig darin zu bleiben. Taib. Also wir sehen, dass das Paradies Tore hat. Und wie viele Tore hat das Paradies? Rasulullah sagt in Sahih al-Bukhari, das Paradies hat 8 Tore und eins wird Ar-Rayyan genannt und niemand wird dieses betreten, außer einem Fastenden. Und Rasulullah sagt in einer Überlieferung in Bukhari, wer von den Leuten des Gebetes war, wird durch das Tor des Salah gehen. Wer von den Leuten des Dschihads war, wird durch dieses Tor gehen. Wer von den Fastenden war, wird durch Ar-Rayyan gehen. Wer von den Sadaka-Gebenden war, wird durch dieses Tor gehen. Abu Bakr radiallahu anhu fragte: Ja, Rasulullah, wird es jemanden geben, der durch alle Tore treten wird? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, und ich hoffe, du bist einer von ihnen. Und wenn du alle betreten willst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, eine davon ist in Bukhari und die andere ist in Muslim. Und der Hadith in Bukhari, wo Rasulullah sagte, wer bezeugt, dass niemand anbetungswürdig ist, außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, und dass Isa a.s. Allahs Diener und Gesandter und das Wort Allahs ist, welches er Maryam, der Jungfrau, eingab und ein Geist, ja, erschaffen von ihm, und dass das Paradies und Feuer Wahrheit sind, Allah wird ihn das Paradies wird ihn in das Paradies einladen, von allen 8 Toren einzutreten. Ja, das sieht man, dass tiefen Iman hier vorausgesetzt wird. Taib. Und der zweite ist im Muslim. Rasulullah sagte, wenn einer von euch Wudu macht und zu dem Wudu und dem Wudu gut vollzieht und dann sagt, ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig außer Allah ist und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Die 8 Tore des Paradieses werden ihm geöffnet und er kann eintreten, durch welches er möchte. Taib. Jetzt haben wir gelernt, dass das Paradies 8 Tore hat. Aber wie groß sind diese? Rasulullah sagt, und der Hadith ist in Sahih Muslim, dass die Distanz zwischen den zwei Rahmen, also nicht das ganze Tor, weil es zwei Seiten hat, die Distanz wie Mekka und Hajar ist. Also das ist der weite Osten Arabien, Allah Alam, so 1000 Kilometer ungefähr. Also der Rahmen. Und Rasulullah sagt im Musnad Imam Ahmed, die gesamte Distanz zwischen den Seiten der Tore ist 40 Jahre Laufdistanz. Und es wird ein Tor geben, und es wird einen Tag geben, wo es voll sein wird. Also so eine riesige Distanz, und es wird einen Tag geben, wo dieses Tor wird voll sein. Taib. Wer sind diejenigen, die vor dem Tag der Abrechnung in Jannah sind? Erstens Schahid und zweitens Kinder. Zum Schahid erwähne ich noch etwas in Sahih Muslim. Masruq Rahimullah sagte, wir fragten Abdullah über den Vers, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْوَاتٌ, und sagt nicht über jenen, die verstorben sind auf Allahs Weg, dass sie tot sind. Ja, sie fragten, was dieser bedeutet. Er sagte, ja, Abdullah, wir fragten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam diese Frage. Er sagte, die Seelen der Märtyrer leben in den Körpern von grünen Vögeln, welche ihr Nest aus Kronleuchter beim Thron Allahs hängt. Sie essen die Früchte des Paradieses, von wo sie auch wollen. Allah fragt sie, wollt ihr etwas? Sie sagen, was sollen wir noch verlangen? Allah fragt sie dreimal und sie realisieren dann, dass sie eine Antwort geben sollen. Da sagen sie, wir wollen, dass du unsere Seelen in den Körper tust, damit wir nochmal für dich getötet werden. Und dann werden sie so in diesem Zustand belassen. طيب wer lebte in Jannah? Adam und Hawa alayhi wassalam. Sura 2, Vers 35. Und wir sagten, o Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt, aber naht euch nicht diesem Baum, sonst seid ihr zu den, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. طيب und wir beenden hier inshallah und Allah weiß es am besten. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.